In der DIVK werden die Nationaltrachten aktiv gefördert. Die Geschäfte für koreanische Nationaltrachten und die Schneidereien an verschiedenen Orten bemühen sich darum, die Entwürfe der traditionellen Kleider der koreanischen Frauen, Alten und Kinder und die Fest-, die Hochzeits- und die Alltagskleider zu standardisieren und die Bearbeitungstechniken je nach den Sorten zu verbessern. So stellen sie schöne und elegante Kleider her, die ganz bequem sind und den Sitten und Bräuchen der Koreaner und den altersmäßigen und psychologischen Besonderheiten entsprechen. Um die Eigenschaften und Vorzüge der traditionellen Nationaltrachten, die von der Klugheit und Begabung der Koreaner zeugen, hervorzuheben, veranstaltet die koreanische Bekleidungsgesellschaft öfters die nationale Ausstellung der koreanischen Nationaltrachten und sorgt dafür, dass diese im Einklang mit dem Schönheitsgefühl der Zeit verallgemeinert und deren Bearbeitungstechniken weiterentwickelt werden.